Die Morning Show mit Benny Bord. Nee. Der New Spiritcasters Podcast, Folge 71. Richtig. Richtig. Ja, wir sind total entspannt. Irgendwie super im Stress, aber wir haben uns jetzt gedacht. Die Stunde nehmen wir uns. Die Stunde nehmen wir uns, vor allem weil wir so lange Pause hatten und jetzt wieder eine Pause haben. Weil ja, nächste Woche. Und dann bin ich wieder eine Woche da und dann bin ich wieder eine Woche weg. Ja. Sozusagen. Du bist ja hier quasi voll im Jet-Sette. Jet-Set, genau. Morgen nach Freiburg auf eine Hochzeit, nächste Woche mal New York kurz, danach in die Metropole Kilburg. Ja. Ja, der Max ist quasi hier irgendwie unser... Immer unterwegs, on Tour. Ja, Nispelcasters on Tour. Ich kann mich aus den Außenstudios in Brooklyn melden dann. Ja, mach skypen, das mal. Ein Skype- können wir skypen. Aufnehmen. Können wir echt machen. Du kannst meine Eltern interviewen. Ja, kannst du mal fragen, wie es so ist in New York. Ja, New York. Trotzdem Podcast hier. Ja, wir wollten eigentlich... Gerade standen wir vor verschlossenen Türen bei der Petrus Brauerei. So genau, so rum. Das Bier für Trier. Richtig, eigentlich auch sehr leckeres Bier und nette Menschen und die haben ja auch den coolen Biergarten, haben wir glaube ich auch bestimmt schon mal von erzählt. Ja. Ja, aber auf jeden Fall sollten die heute aufhaben, von 5 bis um 7. Wir standen um 6 Uhr da bis um 6:30 fast und da war niemand. Ja, die scheinen viel Geld zu verdienen mit ihrem Bier. Ja, weil das unsere überlegte Option war, an ein Getränk zu kommen heute und die ausgefallen ist, müssen wir ganz tief in die Trickkiste greifen. Ja, und zwar haben wir irgendwann mal vom Dagmar und Ansgar vom Whisky-Stammtisch ein Pröbchen bekommen. Leider ist da kein Label drauf, mit was es ist. Und das ist wirklich lang her und wir haben keine Ahnung mehr, was es ist. Wirklich nicht den Hauch einer Ahnung. Also wirklich, ich weiß überhaupt gar nicht, was das sein könnte. Ja, den trinken wir jetzt. Das ist also die große unbekannte Folge. Die große unbekannte. Vielleicht kommt es ja uns in den... Also wir können ja dann, wenn wir verkostet haben, mal raten, was es sein könnte. Und ja, aber ich habe schon beim Whisky-Stammtisch gefragt und es weiß auch da keiner mehr, was es ist. Ja, ist wirklich ein halbes Jahr her oder so. Ja, oder noch länger. Also ich glaube so Januar rum. Ja, Januar, Dezember, Februar, so Februar irgendwie. Irgendwas ja, den also ist schon, ja. Gut, halten wir mal das Näschen rein. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen, also es ist so ein bisschen Sherry. Ja, ich finde es sogar kräftig. Ja. Fast. Also so karamellig, fruchtig. Mhm. Auch so ein bisschen wie so Toffee oder so, so oder so ein. Ja, ist auch mit drin. Ich finde die Sherry-Note schon sehr, sehr deutlich. Ja. Also. Die ist schon recht stark, finde ich, aber diese karamelligen Toffee-Noten sind mehr diese schon karamellige Toffee, drin. Vielleicht so ein bisschen, wie heißt das, Toffee-Fee. Und aber auch so ein bisschen, ja, nee, das ist auch so ein bisschen was Kräuteriges, finde ich. Okay. Ich habe ja eben gemeint, so einen Hauch von Bitterschokolade drin zu haben. Ja. Und ich finde auch also ein bisschen Zitrusnoten auch. Ja. Eher so in Richtung Orange, würde ich aber sagen. Hat auch eine, ja. Sehr dunkle Farbe. Dunkle Farbe. Schön eigentlich. Das sollen wir mal probieren. Ich finde aber so ein ganz kleines bisschen... auch so Lösungsmittel. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist durchaus schon drin, wenn man drauf achtet. Ja. Du bist da, glaube ich, auch ein bisschen empfindlicher als ich. Deswegen habe ich das wahrscheinlich so ein bisschen... ja, oder dann ist er direkt als das identifiziert. Für mich wird der Geruch halt immer... Also, das ist ein Stück näher an mich an, ne? Für mich wird der Geruch halt immer sehr, ja, ich soll immer sehr auf den achten, weil es halt ein starker Fehlton im Wein ist. Deswegen ist Lösungsmittel bei mir immer so bing, bing, bing, ist, bing. Der Lösungsmittelsuchhund. Ja, ich würde sagen, wir probieren mal. Probieren wir mal. Ganz anders im Mund als in der Nase, finde ich. Ja. fast leicht. Am Anfang habe ich auch erst gedacht, der ist ja ziemlich flach. So die erste Sekunde im Mund schmeckst du irgendwie so nix fast. Mhm. Und dann kommt aber so eine sehr, sehr schöne Süße. Ja, aber auch so ein Holz. Holzig. Und da finde ich deine Kräuter auch fast schon wieder stärker drin. Ja. So ein bisschen Waldhonig in die Richtung, finde ich so. So wie, also wenn man mal so Whisky-Likör getrunken hat, wo so ja, Honig drin ist. Ja, fast Likör, ja, ja, richtig. Also, schmeckt aber sehr lecker, muss ich sagen. Ist sehr lecker, ja. Ich würde jetzt gern anpreisen, was für ein Whisky es ist, aber ich habe wirklich auch so vom Geruch her keine Ahnung. Also. Wobei ich muss sagen, hinten raus auch fast dann so ein bisschen Bitterschokolade. Also sehr trocken. Sehr trocken, das stimmt. Aber ist aber wirklich, fein. Also, ist lecker, aber ich habe wirklich. Da ist auch keine so eine Note drin, die so prägnant ist, dass ich sagen würde, ja. Ich würde ja auch mal fast sagen, dass es irgendein unabhängiger Abfüller oder sowas ist. Also ich weiß ja nicht, was wir. Mhm. Wenn man mal die Stammtische so durchguckt, könnte man mal vielleicht einen Hinweis kriegen, aber ich, so speziell habe ich keine Ahnung. Jetzt beim zweiten Schluck habe ich so ein bisschen das Rosinige mehr drin. Ich muss sagen, der schmeckt mir gerade ausgesprochen gut. Schmeckt wirklich sehr lecker, ja. Also, ich finde den auch sehr rund. Ja. Gut, am Anfang, so dieser kurze Moment am Anfang, der stört mich vielleicht ein bisschen. Und der sackt so ein bisschen ab, aber dann kommt es hinten raus. Entfaltet es. Ja. So. Vielleicht hilft das dem sogar so ein bisschen, sich mehr zu entfalten, dass nicht so direkt da ist. Ja. Unser unbekannter Whisky. Unser unbekannter Whisky, ja. Ich hab wirklich, ich weiß nicht. Ja. Schade. Ganz ja da tropfen eigentlich. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie blind rumraten. So. Ich hab auch wirklich keine Ahnung, was sein könnte. Also. Nichts sticht jetzt gerade so heraus, wo ich denke, boah, das ist es jetzt. Ja. Der Max versenkt den Finger im Glas. Nee, da war ein schwarzer Partikel in meinem Glas. Der hat mich dann doch gestört. Tja, vielleicht eine Mücke, die ersoffen ist. Nee, so gut war es nicht. Ja. Ja, schön. Schön. Schön. Ja, sind wir nach einer Woche treffen wir uns schon wieder. Das ist ja total ungewohnt. Ungewohnt, ja. Dafür, wie gesagt, bist du ja dann im nächsten Mal weg. Ja. Das überfordert die Hörer wahrscheinlich auch. Jede Woche eine Folge ist einfach zu viel mittlerweile. Ja. Außerdem haben wir gar nicht so viel zu erzählen. Das sagst du jetzt. Ja. Was ist denn passiert? Ja. Viel passiert in dieser Woche. Bei mir? Also, oder bei dir? Ja, bei mir nicht so. Aber bei dir nicht so, okay. Ja, es geht. Also ich habe irgendwie zwar unheimlich viel zu tun, aber irgendwie noch nichts, was im Moment Früchte trägt. Mhm. Also ich bereite gerade viel vor, okay, was die Hörer irgendwann tangiert, aber okay, ja. Ja, ich habe auch viel vorbereitet. Urlaub in New York, aber da kommt ja dann auch bald die große Rückschau. Die große New York Rückschau. Mit Jetlag, kostenlos oben drauf. Ja, mit was für einer Airline? Die müssen wir um 3 Uhr nachts aufnehmen. Mit der Luxair von Luxemburg nach Frankfurt und von da mit der deutschen Lufthansa nach New York. Ah, okay. Also, ja, ist ja eigentlich relativ wenig. Also, es gibt ja auch Flüge, die irgendwie über London gehen. Nee, so Spaß machen wir nicht. Nee. Genau, ja. Ich bin noch nie so lang geflogen. Aber wann fliegt man auch schon so lang, wenn es nicht irgendwo nach Asien oder nach USA geht? Ja. In die USA geht, ja. Wie machst du, willst du irgendwie wach bleiben oder machst du das neue, moderne, ich nehme eine Schlaftablette Ding? Ja, es machen super viele. Also, im Flugzeug? Ja, einfach auf so Langstreckenflüge. Der Tag ist halt 6 Stunden länger, ja. Aber also so Langstreckenflüge, Schlaftablette, pennst du 11 Stunden und dann bist du da. Und wieso 11 Stunden? Wer fliegt denn 11 Stunden darüber? Ja, oder in so längere Flüge. Ja, ich meine, wir fliegen hier irgendwie, ich glaube, in Also wir sind ungefähr 10 Stunden insgesamt unterwegs, mit Zeitverschiebung einberechnet so. Fliegst du ja auch in... Also so um 11:30, 12 fliegen wir, glaube ich, von Luxemburg los. Und du musst ja dann aber umsteigen. Und, ja, um und sind quasi um 21 Uhr unserer Zeit da und um 3:45, nee, dann ist schon fast 10 Uhr unserer Zeit, 3:45 amerikanischer Zeit. Ich habe da nicht so die Bedenken, der erste Tag ist halt länger, also 6 Stunden. Aber du bist ja noch jung. Ich bin noch jung, ja, aber ich frage mich echt, meine Eltern sind ja beide über 60. Ja, die tun auch noch so ein bisschen so, als wäre, wird das nicht so krass werden. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht nehmen die Schlaftablette. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es nicht machen werden, aber... Ja, nee, normal. Aber ich glaube, zurück ist schlimmer. Ich weiß zurück nicht, ist, glaube ich... Ja, doch, weil du kommst halt zu Hause an und es ist irgendwie abends und du denkst aber, es wäre erst mittags und dann wird dein Körper ja nicht müde. Ja, aber du bist eine Woche da, oder? Ja. Ja, dann hast du dich gerade dann an die Zeit gewöhnt dann und dann kannst du wieder zurück. Ja. Ich gehe schon immer später schlafen jetzt, also so um 2. Ja, ist ja für einen Studenten normal, oder? Ja, eben. Aber für mich nicht in den letzten 2-3 Monaten. Das ist mir auch schwer gefallen dann. Aber am Anfang, weil mein Körper so auf 12 Uhr schlafen gehen, 8 Uhr aufstehen gepolt war. Aber so ein bisschen versuche ich das jetzt. Ja, ne, aber gibt bestimmt viele geile, nächste Woche mehr. Geile Filme und geile Bücher, die du... Also die Zeit an und für sich da, die Rumpfliegerei, das ist kein Problem. So. Ich bin ja auch gewohnt, irgendwie so lange im Bus zu sitzen, um irgendwo ein Auswärtsspiel zu spielen. So. Ich muss auch echt sagen, ich finde mittlerweile so relativ lange Reisezeiten eigentlich ganz geil, weil du hast Dann liest du mal eine Stunde, und du hörst mal einen Podcast. Ja. So. Und dann machst du ein Nickerchen und dann... liest du wieder, also du hast ja irgendwie mal halt voll Zeit für dich und keiner geht dir auf den Sack. So. Eben. Also ich finde, so wo wir mit dem Fernbus nach München oder zurück, also nach München hin war halt ein bisschen doof, weil der Bus nach Scheiße gerochen hat, weil diese Alte auf dem Klo ex. Aber zurück fand ich recht angenehm. Buspilot, da ist eine Frau auf dem Klo explodiert. Zurück fand ich eigentlich relativ angenehm, weil du halt wirklich mal so 7 Stunden einfach nur lesen kannst. Ja, und du machst halt irgendwas so. Ich find's auch nicht so schlimm. Also ja, natürlich ist man froh, wenn man da ist, aber ja, du planst dir halt nichts mit irgendeinem anderen Krempel ein. Ja, eben. Also ich find's auch nicht so, also so schlimm. Gut, dann ist man in New York noch mal ein bisschen unterwegs mit dem Zug und alles, aber das ist jetzt auch nicht so ewig. Ja, kriegen wir schon hin. Also du. Richtig. Und dann mehr in der großen Retrospektive. Ja, bringst du mir was mit? Irgendwas. Was hättest du denn gern? New Yorker Craft Beer. Ein geiles. Ganz im Ernst, ich tue mich echt schwer damit, Bierflaschen im Koffer, das stimmt, hast auch wieder recht, den ich im Flugzeug mitnehme und abgebe, zu transportieren. So. Ja gut, okay, das ist ein guter Punkt. Ich werde Ausschau halten in New York, aber nach Kneipen, wo es Craft Beer dann schick dir das Wein, doch. Also schick in New York gibt es wahrscheinlich alles geil, aber ich will nicht wissen, was da ein guter Wein kostet. Dann schick dir doch einfach Craft Beer aus Amerika per Post nach. Ja. Für 200 Euro Versand. Genau. Ja, nee, keine Ahnung. Das war nur ein Scherz. Ja, okay. Ich freue mich natürlich, wenn du an mich denkst, aber... Okay, ich... Ja, eine Tüte mit von irgendeinem Einkaufschef. Genau, eine Tüte von... Walmart-Tüte bringe ich dir mit. Bitte, ja. Mit der kann ich mich dann selbst erdrosseln, wenn ich merke, wenn alles nichts mehr hilft, dass ich dir nicht wichtig bin. Ja. Genau. Schön. Ja. Ja. Ich würde ja auch mal gerne wieder Urlaub nochmal haben, aber ich glaube, vor Februar 2016 wird das nichts. Ja, immerhin. Ja. Naja, ist ja bald Weinlese, ist ja wie Urlaub. Weißt du, manche Leute bezahlen viel Geld dafür, um bei der Lese mal mitzugehen als Urlaub. Was ist das Geld? Ja, nee. Ja, aber nee. Aber die machen ja dann Urlaub und fahren und wohnen irgendwo in der Mittelmoose. Ja. In einem muffigen Hotel. Nee, in so einer Ferienwohnung. Ah, okay. Ja. Wo so ganz nette Mosel-Native-People laut schreiend... Einen weghalten, obwohl man denen eigentlich das Geld bringt. Ja, genau. Ach, immer diese Leute von auswärts. Aus der großen Stadt. Aus der großen Stadt Bochum. Okay. Ja. Genau, ja. Aber sonst, so, was die Woche gelaufen? Womit fange ich denn jetzt an? Ich habe echt ein paar Sachen zu erzählen. Ja, dann sag mal. Ich habe nämlich tatsächlich wenig zu erzählen. Okay. Fangen wir mal an. Vielleicht auch, weil wir da kann ich gut anknüpfen, weil ich habe ein neues Podcast-Imperium aufgetan. Okay. Und zwar von die Podcast von Kevin Smith. Kevin Smith kennt man vielleicht von Clerks oder ja. Chasing Amy oder Silent Bob und Jay und Silent Bob. Jay und Silent Bob. Ist denn Silent Bob und Jay? Jay und Silent Bob. Bob. Klang zurück. Oder so. Ein Filmemacher aus den Vereinigten Staaten, der sehr viele Podcasts macht. Also tatsächlich 4 feste Podcasts die Woche oder so. Krass. Das ist schon relativ viel. Und der nimmt relativ viel davon auch irgendwie vor Live-Publikum auf, also in Los Angeles in irgendeinem Impro-Theater. Kommt immer, also der hat einen Podcast, da geht es viel irgendwie so um Hollywood. Das ist sehr interessant, weil der auch ziemlich unbedarft aus dem Nähkästchen plaudert. Okay. Also er hat auch tatsächlich so DVDs aufgenommen, beziehungsweise das findet man auch bei YouTube, mit so Q&As. Also steht halt auf der Bühne und Leute aus dem Publikum können Sachen fragen. Und er erzählt zum Beispiel, wie er mal irgendwie Mitte der 90er oder 97 in die Entwicklung von einem Superman-Film oder da das Drehbuch geschrieben hat und wie scheiße das alles war. Und so, also sehr interessant, weil da viel aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Und den macht er zusammen mit irgendeinem Schauspieler und auch Comedian, der mir aber nichts gesagt hat. Ich weiß den Namen gerade auch direkt schon wieder gar nicht. Das ist der Smodcast, der kommt immer von Sonntag auf Montag irgendwann. Ja, und das, also das ist schon recht derb, aber gut, wer jetzt die Filme von ihm kennt, der weiß ja, der ist schon ganz gerne mal ein bisschen derberer Humor auch dabei. Ich weiß nicht, was du kennst so? Die Jay und Silent Bob Sachen auf jeden Fall. Ich habe halt letztens nochmal Clerks geguckt, weil der auch dann in Amazon Prime mit drin ist. Ah, okay. Im Original, also tatsächlich. Leider mit Untertiteln, aber naja, man kann nicht alles haben. Und der Chasing Amy ist auch drin, den wollte ich jetzt auch nochmal gucken. Ja, den wollte ich auch mal gucken immer. Das ja, auch immer, im Original. Aber, ja, nicht... Auf jeden Fall, ja, und das ist zum Teil schon ein bisschen derber, der Humor auch. Aber sehr, sehr unterhaltsam. Sehr lustige Podcasts und die machen halt in dem Smodcast ganz viel oft, die haben halt so verschiedene Rollen. Also die spielen manchmal so Deutsche. Also die haben so eine Rubrik, Shoutout nennt die sich. Die kommen immer relativ am Anfang und dann geben sie halt einen Shoutout an Leute, die da sind aus, und irgendeinen bestimmten Grund haben oder irgendwie ein bestimmtes Ereignis, Geburtstag haben oder irgendwie einen neuen Job haben oder so. Und die Leute dürfen sich dann immer so ein bisschen was wünschen quasi. Ah, oh, okay. Und dann haben sich zum Beispiel am letzten Mal Leute gewünscht irgendwie, dass sie für eine Hochzeit oder dem Brautpaar irgendwie Glückwünsche mit diesen deutschen Charakteren einsprechen. Und die deutschen Charaktere sind irgendwie so geil. Nein! Yeah, we need to put them in the concentration camp. Nein! Und irgendwie nur so als voll übertrieben, sehr derb, aber sehr, sehr lustig. Und da haben sie auch, hat irgendjemand auch gewünscht, dass sie ein Duett singen, und zwar Eye of the Tiger, und der eine mit der Stimme von Sylvester Stallone und der andere als Arnold Schwarzenegger, und das ist so lustig, ich hab's halt auf dem Weg durch die Stadt gehört, ich musste echt mich so zurückhalten, nicht laut zu lachen, ne? Das Eye of the Tiger, ich kann's ja gar nicht so, aber es ist saulustig. Das ist halt immer geil, wenn du irgendwie was hörst, so Podcast oder so, und dann musst du voll krass lachen, aber du bist halt so im öffentlichen Raum und versuchst das zu vermeiden, das ist immer... Sehr witzig. Und sehr unterhaltsam. Dann hat er noch einen Podcast, irgendwie Fat Man und Batman, also er ist ein bisschen beleibter, der Kevin Smith. Fat Man und Batman, da geht es viel um Comics. Er hat halt auch einen Comicladen, ich glaube sogar auch in New York. Und er hat ehemals seine Comicsammlung verkauft, um Clerks zu finanzieren, seinen ersten Film. Ja, okay. Also ist auch so ein bisschen nerdig und Geeks und redet da halt über Comic-Geschichten und so. Beziehungsweise jetzt zuletzt hat er irgendwie, glaube ich, den Regisseur auch da gehabt von dem neuen Fantastic Four oder so. Das ist auch interessant gewesen, weil der mal so ein bisschen erzählt hat, wie das alles mit dem Film so zustande kam und was dann nicht so läuft und warum der Leute gecastet hat. Weil der Film ist ja voll krass abgewartet worden. Ich habe den nicht gesehen. So. Ich auch nicht. Der Trailer schon nicht so gut. Du bist ja eh nicht so der krasse Superhelden-Mensch. Außer den neuen Deadpool-Film, den werde ich mir anschauen. Aber sonst ist Superhelden-Verfilmung nicht so mein... Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und irgendwie, finde ich cool so, weil manchmal habe ich momentan das Gefühl, ich hätte irgendwie keine Podcasts mehr so zum, oder wenig so. Auf Rind ist ein bisschen tote Hose. Also es das heißt Tote Hose, aber es sind einfach weniger. Als eine Zeit lang hat er mehr Output gehabt. Ja, gut, er hat halt im Moment, hat der Holger halt auch viel zu tun. Er hat, also ich weiß nicht, ob du den, ich glaube den Realitätsabgleich von letzter Woche gehört hast, hat nee, er ja gesagt. Nee, noch nicht. Hat halt irgendwie ein, so einen Social-Media-Redaktionsjob musste annehmen. Ah, okay. Und er hat halt gerade einfach zu viel zu tun, um ja, Output ist, zu geben. Ist doch nicht böse gemeint so. Die, ja. die Leute schulden mir ja nichts. Also ja, solange ja, ich niemanden irgendwie krass unterstütze per Patreon und dauerhafter Geld bezahle, schuldet mir ja niemand was. So. Ja. Aber irgendwie so, gerade so wöchentliche Podcasts ist irgendwie immer schön, wenn man sowas hat. Da müssen wir uns selbst an die eigene Nase fassen. Ja, ja, ja, also ja. Ich, ja, aber uns unterstützt ja, also unsere Hörer unterstützen uns passiv, aber wir wären jetzt auch nicht krass bei Patreon so. Nee, da, ich habe uns da ja mal angemeldet, ja, ja. aber uns, also es gibt noch keinen Patreon, ja. der uns unterstützt. Sonst höre ich halt so ein paar Podcasts, die kommen aber eher so in 2-3 Wochen Abstand, ja. die halt aber dann auch länger sind. So, also der Radio Nukular Podcast geht ja dann gerne mal 6 Stunden oder so. Nehmen wir aber auch mit auf den Flug. Ja, und deswegen finde ich das ganz cool. Zumindest den Smodcast höre ich jetzt auch schon halbwegs regelmäßig seit 2 Wochen halt und freue mich drauf. Montag kommt dann die neue Folge, kann ich im Flieger hören. Ah. Cool. Aber den kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der durchaus so ein bisschen derberen Humor irgendwie vertragen kann. Ich glaube, das können unsere Hörer, sonst würden die uns nicht hören. Ja, ja, ja. Das ist auch in dem letzten so eine geile, es geht halt drum, die erwähnen halt auch immer, wer irgendwie so oder wer oder was so verstorben ist, in Anführungszeichen, was mit Hollywood oder irgendwie mit Entertainment zu tun hatte. Und da war letzte Woche einmal die CD dabei, weil irgendwie jetzt gerade die wenigsten CD-Verkäufe aller Zeiten waren. Oder ja so. Gut, ich glaube, nach dem Chart-Gedöns oder so. Und dann haben sie da drauf ein bisschen. Und vor allen Dingen der Hund aus The Artist ist gestorben. Und dann haben sie da auch so geil, weil dann haben sie irgendwie, die Trainerin hat irgendwie so ein Ding, also natürlich so ein Abschiedsding veröffentlicht oder so, Nachruf, so heißt. Dann haben sie ihn dann vorgelesen und da hat sie irgendwie gesagt, I will never forget his unsatisfying hunger for hot dogs and chicken. Und dann macht sie sich halt voll krass drüber lustig. Oh, ein Hund, der auf Hot Dogs und Hühnchen steht. Wie krass einzigartig. Das ist deine Erinnerung von dem Hund. So, das ist auch geil. Das ist auch lustig. Sehr gut. Ja, aber schon da war. Ja. Kannst du jedem ans Herz legen. Ja. Sehr cool. Wobei CD sind, kam jetzt, wann kam es denn raus? Letzte Woche oder schon vorletzte Woche? Das neue Frank Turner Album ist am Start. Positive Songs von Negative People. Okay. Und ist auch wieder echt sehr gut. Also man erkennt irgendwie eine Weiterentwicklung seit dem letzten Album, aber trotzdem irgendwie das bekannte, den bekannte Stil. Und auch wieder sehr, sehr gut. Ich bin ja eh irgendwie so in den letzten Jahren zum Frank Turner Fanboy geworden. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt kaum Musiker, der so krass Mucke für unsere Generation so macht. Also, das ist irgendwie so genau das, was uns halt gerade auch so beschäftigt, in den Texten verarbeitet. Fand ich bei Tape Deck Hard schon ziemlich krass. Ja. Und auch bei den Sachen davor. So, also ganz extrem finde ich es auch bei, habe ich die schon mal erwähnt, The Hold Steady Boys and Girls in America. Also The Hold Steady heißt die Band, Boys and Girls in America ist die Platte, ist glaube ich von 2006 oder 2007 oder so. Das ist auch so richtig krasse Mucke über unsere Generation irgendwie. Ja. Auch so, also und die, ja, Jugend so ein bisschen. Die ist auch fantastisch, die ist total zugänglich, aber auch richtig geil einfach. Ja, kann ich auch nur jemandem ins Herz legen. Auf jeden Fall da unser Musiktipp. Der Woche. Der Musiktipp der Woche, okay. Ja. Ich höre in letzter Zeit viel Drake. Also das letzte Drake-Album finde ich auch sehr gut. Kannst du jetzt wieder weniger mit anfangen. Nee. Das ist ein geiles, geiles Hip-Hop-Album. Hat schon mal drauf, der Gute. Hm. Ja. Ich höre viel Feine Sahne Fischfilet im Moment. Okay. Ja. Auch geil. Auch geil. Mal ordentlich deutscher Punk-Rock. Muss auch mal ein bisschen, kann nicht immer ein Niveau sein. Ja. Ja. Manchmal muss man auch einfach nur Nazis musikalisch runtermachen. Absolut, ja. Ja. Ich habe übrigens gestern an der Bushaltestelle Safed Babic gesehen. Ja? Ja. Sieht einfach noch in Realität viel beknackter aus wie auf diesem Video. Ich muss ja sagen, der sieht ja echt so ein bisschen aus wie so ein dicker Warhammer-Nerd, so. Nix gegen Warhammer-Nerd, genau, ihr seid doch eskalte Nazis, nur weil ihr Warhammer spielt. Die Verbindung möchte ich damit nicht knüpfen, aber sieht's ja auch so. Als würde er in seinem Keller halt so Warhammer-Figuren bemalen und hat ein bisschen viel von den Dämpfen, von den Farben eingeatmet. Genau, und frisst halt irgendwie nur Speckchips und trinkt 7-Up oder so. Aber 7-Up Zero. Ja, finde ich auch mal geil, die Leute bei Aldi, die halt irgendwie sehr beleibt sind und nur so Fleisch und Fett und wupp. Ne? Und dann aber noch eine Cola Light ganz am Ende des Bandes haben, weil die haut raus. Wobei ich sagen muss, ich trinke in letzter Zeit echt ganz gerne Coke Zero. Und noch lieber, aber die kriegt man halt nicht überall so gut, Pepsi Max. Habe ich natürlich hier gerade zufällig eine Dose heute noch getrunken. Pepsi Max schmeckt richtig geil für ein Light-Getränk. Wirklich, also ich will jetzt keine Werbung machen oder so. Weil Pepsi bezahlt mir leider nichts dafür, sonst würde ich es noch besser machen. Auch saugeil. Da gibt es auch einen Sketch von Dave Chappelle drüber oder so eine kurze Szene. Der sagte auch so, ja, ich wurde sowohl von Coca-Cola als auch von Pepsi bezahlt, Werbung zu machen. Und wenn ich ehrlich bin, ich schmecke da keinen Unterschied. Was schmeckt mir besser? Momentan Pepsi, die bezahlen mir einfach mehr. Irgendwie so. Ja, wir kriegen leider kein Geld von irgendwelchen Firmen. Tatsächlich so. Auch nicht so, ich würde jetzt auch nicht, die Vorstellung allein so, also tatsächlich so alle 3 Tage oder so mal so eine Dose, aber so eine 1,5 Liter Flasche davon so im Kühlschrank stehen zu haben und sich da ein Glas einzuschenken, finde ich richtig eklig. Aber mal so eine kalte Dose, geht schon klar, Max, da könnte man jetzt sagen, wenn man eh nicht so viel davon trinkt, kann man da auch ja die normalen Produkte trinken, aber ich weiß nicht, irgendwie. Muss man ja doch gucken, wo er bleibt. Finde ich die nicht so schlimm, so ein bisschen gucke ich ja momentan auch drauf. Ja, du bist richtig fett geworden wieder. Nee, aber egal. Wir rollen das Ernährungsthema nicht nochmal auf. Ja, stimmt. Ja, das konnte ich jetzt gerade einwerfen, weil du mir die Vorlage gegeben hast. Ja, ist schon okay. Schon okay. Hätten wir ja auch eine Dose Pepsi Max verkosten können, neu statt Whisky. Oder ein Whisky in die Dose Pepsi Max rein. Eben direkt vom Podcast quasi verkostet. Rein basteln, so. Sind bestimmt noch ein paar Tropfen. Nee. Whisky Coke Zero. Für den. Gibt bestimmt auf Ibiza jetzt, für die ganzen Pumba-Spassis. Für den bewussten Whisky. Für den bewussten Rausch. Rausch, ja. Ich dachte ja auch sehr jahrelang, bis du mir das irgendwie erklärt hast, dass Bud Light nicht Light heißt wegen Alkohol, Kalorien, sondern wegen Alkohol. Ja, das stimmt. Aber es ist tatsächlich. Ist tatsächlich kalorienmäßig reduziert. Ja, das. Komplett irrsinnig, aber es hat auch irgendwie 5-6% Alkohol. Die ganzen Lightbiere aus den USA, also nicht alle, aber ich glaube schon die meisten, ja. Das finde ich wirklich absurd komisch. Ja. Irgendwie. Also ist ganz seltsam. Irgendwie. Schmeckt auch gar nicht mal so lecker. Aber andererseits, Pilz schmeckt auch nicht lecker. Und in der Sonne bei 30 Grad so schmeckt halt ein Bitburger Stubbi, glaube ich, schlimmer als eine Dose Bud Light. So, Bud Light schmeckt halt relativ wässrig. So, kannst du gut in den Kopf reinschütten. Da kannst du richtig gut mittags von mir trinken. Aber da kann man natürlich dann auch auf belgisches Dosenbier zurückgreifen, wie Premium-Pilz. Das geht bis eigentlich auch ähnlich, ja. Hat natürlich mehr Kalorien. Okay. Ja gut, aber man verbrennt ja auch viel, wenn man so alkoholisch in Bewegung ist. Nee, man sitzt ja betrunken im Campingstuhl. Also ab 3 erstmal für so 3 Stunden und dann wird man wieder munter, 6, weil abends muss ja nochmal losgehen. Ja, eben. Aber man hat ja von 12 bis 3 schon so seine 10 so, Dosen Bier getrunken. Ja, ist so ein Mittagsloch dann irgendwann, ja. Mittagsloch. Das Camper Mittagsloch. Ah, schön. Die Story mit dem Artikel in der Freunde mit dem Campingplatz habe ich hier schon erzählt, ne? Hast ich glaube, die habe ich letzte Woche hier erzählt oder hast ich du die so mir privat erzählt? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, im Podcast noch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Dann haue ich die noch schnell raus. Denn in der letzten Freunde war so ein Artikel über den größten Campingplatz in Deutschland. Der ist irgendwo auf so einer Insel im Rhein. Und da ging es natürlich um die, oder inwiefern die Leute da Fans sind, beziehungsweise wie sich das halt, dass sie es alle gut verstehen, auch wenn sie für andere Vereine sind. Da war aber nur einer, so ein Schalke-Fan namens Christian, der war irgendwie so 30. Der hat es ein bisschen ernster gesehen. Der hat jetzt auch keine Dortmunder gehasst oder so, aber der hat es ein bisschen ernster gesehen. Und dann war aber jemand gestorben, der auch auf dem Campingplatz war und der war Dortmund-Fan, hat in seinem letzten Wille gewünscht, dass alle auf der Beerdigung schwarz-gelb tragen. Und dann ist der Christian halt auch auf die Beerdigung gegangen Und kam dann auch nicht im Herd, ist dann auch in den Karstadt, da stand irgendwie, und dann ging Christian in den Karstadt im, oder Kaufhof in Gelsenkirchen, kaufte einen schwarzen Anzug und ein gelbes Hemd, und um auf der Beerdigung entsprechend gekleidet zu sein. Und sein Kommentar dazu war, und das war auch der Abschluss des Artikels, da geht das Menschliche einfach vor. Ja, dieser Satz ist so großartig. Den könnte man auf so viele Sachen anwenden. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich müsste ich, ja, ich habe mir auch vorgenommen, den mehr zu verwenden. Das auch im Prinzip, das ist ja auch so ein Trend für so, gut, jetzt haben wir nicht so eine krass aktive Twitter-Community, die uns die ganze Zeit feiert, aber immer so ein Hashtag für eine Sendung rausgeben. Ja. Der Böhmermann macht das, viele Podcasts machen das so. Ja. Hashtag diese Sendung, da geht das Menschliche einfach vor. Okay, ich werde alles zusammen klein. Also, wie, da geht dat? Da geht dat Menschliche einfach vor. Okay. Ich werde das auf jeden Fall beim Publizieren dieser okay. Folge verbreiten. Ja. Auf einmal haben wir irgendwie Stress mit irgendwelchen Fans aus dem Robot. Ja. Weil das. Dann habe ich eben schon Safet Babic beleidigt. Also, die. Wird langsam eng für uns. Ich komme gar nicht mehr zurück aus New York. Ich flüchte. Ja. Am besten wäre das, ja. Am besten wäre das. Sonst gibt es nämlich direkt am Flughafen einen Schinkenhagel. Richtig. Ja. Richtig. Jetzt besorge ich mir noch ein bisschen Schutz. Eintracht Frankfurt finde ich richtig geil als Verein. Richtig geil als Verein. Super, also da cool, ja. Ne, am Flughafen ruhig auch mal die Ultras alle stehen, wenn ich komme und abreise. Die schützen mich dann vor Safet Babic. Ja. Safet Babic ist nämlich Offenbach-Fan. So. Wer klagt jetzt zuerst gegen diese Aussage? Safet Babic oder Offenbach? Gute Frage. Aber wenn, vielleicht kommt ja auch irgendwann so ein Safet Babic-Offenbach-Fan-Video. Vielleicht. Ja. Und da kommt aber auch ganz schnell Anzeige ist raus. Schön. Schön. Denn Offenbach hat, in Deutschland gibt es mehr Fans für Offenbach als Problem, Polen. Weil, weißt du, wer daher kommt und wer mich jetzt nicht mehr leihen kann? Hafti. Ja, scheiße. Haftbefehl. Aber wäre eigentlich geil, wenn man Safet Babic und Hafti gegeneinander mal so battlen lassen. Ach so. Wer da gewinnt, wohl. Safet wissen, wer der Babo ist. Babutsch. Babutsch. Sehr gut. Butsch ist was anderes. Naja, wir schweifen ab, habe ich das Gefühl. Wir bleiben in Character. In Character. Achso. Eigentlich ist das hier voll die Rolle, die wir spielen. Wir tun immer so, als würden wir irgendwie lesen. Gell. Pff. Apropos lesen. Das ist doch für Dumme. Ja. Ja? Ich habe ein neues oder ein altes Werk, für mich neues Werk des Großmeisters angefangen. Die Bibel. Die Bibel. Nicht, ja, die nicht. Bibel habe ich durch. Fange jetzt mit dem Koran an. Ah, okay. Ist ja alles der gleiche Gott. Ja. Deswegen alles neu. Jetzt haben wir sie alle am Arsch. Christen, Juden, Moslems, Hip-Hopper, Ultras, Juden, Moslems, alle. Und Nazis auch. Ja, wer uns jetzt noch Unterschlupf bieten möchte, der meldet sich bitte. Unter dem Hashtag, da geht das Menschliche einfach vor. Wie passend denn schon wieder ist. Ja, schön. Ja, schön. Aber du hast ein... Genau, Werk und zwar habe ich angefangen mit Neverwhere von Neil Gaiman. Mhm. Das ist dir bestimmt durchaus bekannt. Ja, aber gelesen habe ich das durchaus noch nicht. Gelesen hast du das nicht? Nein. Nee, dann bin ich ja jetzt schon den Prolog und ein halbes Kapitel voraus. Weil mehr habe ich noch nicht da geschafft, ich weil wohl ich am Dienstag schnell mal eingepennt bin. Ja. Wieso? Ja. Ist halt, ja, es geht halt irgendwie um London, aber irgendwie unter London ist so eine Unterwelt, die so eine eigene Stadt ist quasi. Und ja. Worum es grob geht, habe ich auch mal gelesen. Ja. Also ich habe halt, wie gesagt, ich bin noch nicht weit, irgendwie, keine Ahnung, 50 Seiten oder so. Ja, aber irgendwie, du hast direkt, wenn du so ein Neil Gaiman-Buch liest, ist sofort geil irgendwie. Also ich weiß jetzt, du liest irgendwie eine Seite und bist direkt irgendwie voll drin und alles ist voll geil geschrieben und du kannst dir das voll geil vorstellen und ich weiß nicht, der Typ hat halt einfach drauf. Kostet bestimmt für ein Kindle wieder gar nichts auf Englisch. Ja. Wahrscheinlich 3 Euro oder so. Ja, wahrscheinlich. Kaufe ich mir vielleicht einfach noch für den Flug. Ja, wäre eine Idee. Schau ich mal. Ja. Ich bin mal gespannt. Eigentlich muss, der ist ja mit Amanda Palmer verheiratet. Ja. Und die ist ja bald, die hat bald ihre Niederkunft. Ja. Muss bestimmt voll das Brainiac-Künstlerkind rauskommen. Ja. Ja. Gut, dauert dann noch ein paar Jahre, bis wir da von. Bis wir da Output kriegen, ja, aber. Selbst wenn nicht, ist auch okay. Eben. Eben. Das Kind soll sich nur zurückhalten, die Eltern nicht so viel vom. Vom Musik machen. Produzieren, abhalten. Und schreiben. Erziehungsschellen. Ja. Wie alt ist denn Gaiman eigentlich? Also, ist ja auf jeden Fall schon grau. Er wird auch so um die 40, gut, 50. Paddy ist ja auch schon grau. Ja, aber so mit Bart. Ja, ich weiß. Also, wird er so, schon so irgendwie. Kann schon sein. An die 50 sein, oder? Kann schon gut sein, ja. Kommt hin. Hat er nicht sogar schon. Der hat doch schon Töchter. Ja, aus. Der hat nämlich mal erzählt, dass er seine Tochter mal hat irgendwie alles. Also relativ lesen lassen und die hat dann irgendwie ziemlich jung, so mit 11 oder 12 Jahren S gelesen von Stephen King, ja, und hat danach erstmal irgendwie 10 Jahre nur noch heile Weltliteratur gelesen. Ja, gut, klar. Ja, ich weiß eh nicht, wie das, also ich, keine Ahnung, ich glaube, die haben ja da so eine relativ, die sind zwar verheiratet, aber sind da irgendwie sehr, wie sagt man. Die sind, glaube ich, einfach aus einer früheren Ehe, die Töchter. Also, ja, ja, aber ja, das, ja, irgendwie, keine Ahnung, Amanda Palmer ist ja da schon sehr. Strange, so. Strange. Keine Ahnung. Jo. Jeder nach seiner Fasson. Denn da geht das Menschliche einfach vor. Ah, schön. Ja. Ja. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Wie viel Uhr haben wir hier? Oh, schon halb. Halb. Ja. Ich war gestern im Kino. Du warst im Kino? Ja. Was warst du? Codename Uncle war ich gestern gucken. Was? Der neue Film von Guy Ritchie. Ah, okay. Eine, sagen wir mal, eine Action-Komödie, wobei der Trailer auch mehr Action suggeriert, als letztlich im Film ist. Der ist eigentlich sehr smart, der Film. Ja, spielt in den 60ern. Basiert auf, ich nehme an, einer britischen Serie, die auch irgendwie Codename Uncle heißt, aus den 60ern. Und ist, ja, von der Story her ist halt so, die ist halt völlig belanglos und voraussehbar, aber darum geht's halt nicht. Ist halt so eine typische Agenten-Story. Okay. Mit so ein bisschen Ost-West-Konflikt. Also ein Agent ist Amerikaner und einer ist Russe und die müssen zusammenarbeiten, um einen Bösewicht zu schnappen. Okay. Viel tiefer, also klar gibt's da noch mehr in der Story, aber viel tiefer gehen ist es. Also ist kein, so, keine Agenten-Story wie Bube, König, Aspion. Nee. Okay. Nee, ist eher auch lustig gedacht. Aber ist sehr und wahnsinnig unterhaltsamer Film. Also Guy Ritchie macht ja eh sehr, sehr gute Filme. So Snatch und Snatch war schon sehr fantastisch. Snatch war schon geil. Rock'n'Roller fand ich eigentlich auch geil. Hast du ihn gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Genau, und der ist, ja, sehr charmant, der Film. Der geht 2 Stunden fast, aber die sind einfach durchgehend unterhaltsam. Okay. Und tatsächlich auch sehr ruhig aufgenommen und auch so die Action-Szenen mal irgendwie, ja, nicht halt, also so tatsächlich auch dahingehend wieder so ein bisschen modern mit so geteilten Bildschirmen. Wie nennt man das? Ja, Splitscreen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, diese, also, ja. Dass das immer so ineinander geschoben wird. Ja, und so, ja, ja. Stilmittel, ja. Und, aber dann nochmal unterlegt einfach mit einem so jazzigen Soundtrack-Song und so. Klingt, er ist cool, echt, ja, einfach gut. Ist, er kann ich jedem nur sehr ans Herz legen. Der ist echt super spaßig. Wer spielt denn da mit? Tatsächlich habe ich gestern gelesen, da sollten wohl mal ursprünglich George Clooney und Matt Damon mitspielen. Die sind dann abgesprungen. Und da spielt jetzt mit, also den Russen spielt, den kenne ich überhaupt nicht so. Irgendwas Hammer heißt er mit Nachnamen. MC Hammer. Und der andere ist der Mark Cavill oder Cavill, der spielt den Superman aktuell. Oh, okay. Also ich habe den auch nicht gesehen, den Superman-Film, und ich kannte den Schauspieler vorher nicht. Aber der macht das sehr, sehr gut. Also der ist halt so typischer. Ja, die Charaktere sind halt auch auf den ersten Blick sehr, sehr klischee-mäßig. Also der Russe ist so eine krass sowjetische Kampfmaschine, mäßig so ein bisschen, ja, so ein bisschen gefühlskalt, sag ich mal auch ein bisschen. Und der Ami ist natürlich so ein krasser Womanizer, hoch 27, super charmant und so. Ist sehr unterhaltsam. Die Dialoge sind gut, macht einfach Spaß, der Film. Also ist jetzt kein krasses Meisterwerk, aber sehr unterhaltsam. Und da ist mir aufgefallen, ich mag Agentenfilme einfach. Egal, wie, ja, die ausfallen. Ja, Agentenfilme so sind schon cool. Weil du hast eben Bube, Dame, König. Ja, der ist super Bube, cool. König, nee, Bube, Dame, König, nee. Bube, Dame, Ass, Spion. Ass, Spion, so, ne? Irgendwie so. Den auf Englisch heißt der Tinker, Taylor Soldier Spy. Ja. Der war ja überragend. Also der. Der ist super geil. Der ja. ist ja komplett ernst und sehr, ja, noch viel ruhiger. Aber der, der ist. Aber alle so Agentenfilme finde ich total geil. Der also, letzte James Bond Skyfall war wahnsinnig gut. Dann cool, war ein neuer Trailer lief davor. Der soll auch geil Spectre, sein. Zum Spectre, zu dem neuen. Oh, mit Christoph Waltz. Auch wieder unglaublich lustig. Und tatsächlich habe ich mir letztens von einem Kumpel die Blu-ray von dem letzten Mission Impossible, also nicht dem, der gerade läuft. Ja, okay. Und der war auch einfach unterhaltsam. Der war jetzt auch natürlich so. Ich fand ja auch damals, als die rauskamen, diese Bourne-Filme sehr unterhaltsam. Ja, so Agentenfilme, also, egal wie die cool, aussehen. Ja. Austin Powers war auch so geil. Cool, selbst wenn du das satirisch machst. Ja. Irgendwie ist der Agentenfilm echt gut. Ja, macht immer Spaß. Kingsman, die fände ich ja auch. Den habe ich noch nicht gesehen. Nicht gesehen, aber ja. Da habe ich das auch. Der soll auch recht gut sein. Agentenfilme sind einfach cool. Ja. Klassiker übrigens, Agenten sterben einsam mit Clint Eastwood. Fantastischer Film, geht halt knappe 3 Stunden im Zweiten Weltkrieg. Clint Eastwood und noch jemand müssen so eine Burg in der Nazi-Burg infiltrieren. Auch sehr unterhaltsamer Film. Agenten ist einfach ein gutes. Agenten ist einfach geil. Ja. Hast du damals mal No One Lives Forever gespielt? Nee, ich habe die vor 2-3 Jahren am PC mal nochmal durchgespielt, irgendwie günstig auf Steam gekauft oder so. Auch sehr unterhaltsam. Ist halt auch so 60er Jahre, ein bisschen satirisches Agentensetting. Ich hätte auch nochmal gerne so ein richtig geiles Agentenspiel. Das ist geil, ne? Erich, die Agenda, ne, wir sind Erich, die Agenda, ihr habt da immer so gute Tricks. Ja, kann ich jedem ans Herz legen, war sehr unterhaltsam. Hat echt Spaß gemacht. Super. Ja. Ja, Kino, ja. Ja, also gestern war Morgen lange nicht mehr. Auch in Port Bay. Mal endlich mal wieder genutzt, morgens ins Kino zu gehen. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Immer noch der Tipp an jeden, der irgendwie aus der Ecke Trier kommt, der mal mittwochs morgens Zeit hat. Tatsächlich kann man jetzt auch den Film gucken, ohne Kaffee und Tee in Anspruch zu nehmen. Okay. Den Film für nur 4 Euro. Und dann, krass. Also das andere kostet 2 Euro, dann mehr. Tee so. Ist ja auch geil. Kaffee und gewesen, Tee, ja. Ich war auch zwischendrin raus, hab mir noch einen Nachschub geholt. So. Ein Tee-Nachschub. Ja, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ja, war sehr, sehr cool. Und bald gehen wir nochmal ins Kino. Da kommt nämlich Straight Outta Compton raus. Und mit bald meine ich nächste Woche. Ist doch hier Donnerstag. Ja. Aber da bin ich gerade in New York. Müssen wir wohl mal drauf gucken irgendwann die Woche. Richtig. So, haben wir jetzt noch Zeit? Ne, ich glaube, wir müssen hier abbrechen. Ja, ich habe nur ein Thema jetzt schon gehabt, aber das ist auch demnächst noch aktiv. Okay. Hashtag Plattborn. Hashtag Plattborn. Ja. Ne, das will ja keiner hören. Ja, doch, wird kommen in nächster Zeit, wird mich beschäftigen. Ja, okay, mich nicht. Aber ich kann es natürlich gerne unseren Hörern davon berichten. Jo, und meinen skeptischen Fragen ausweichen. Da werden wir uns mit beschäftigen. Gut. Ja, dann bedanken wir uns, wie immer, auch nochmal für den Whisky hier an den Stammtisch und an Dagmar und Ansgar im Speziellen. War lecker, aber ich habe tatsächlich immer noch keine Ahnung, was ich war. Ich auch nicht. War aber echt lecker so. Ja. Naja. Ja. Dann dir viel Spaß in New York schon mal, so auf diesem Wege. Ja. Und dann hören wir uns die Woche drauf. Die Woche drauf wieder. Großem New York-Bericht. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.